Teilchen. Sonntag ist Landratsmal. Er schwingst dich auf eine Kletterbüchse und fährst ins nächste Wahllokal. Und immer dran denken, das Kreuzen an der richtigen Stelle machen.